Text 12. Sie hören eine Diskussion zum Thema Selbstachtung und Selbstvertrauen. Sie hören das Gespräch zweimal. Wir wissen, dass wir die Anerkennung und den Respekt anderer brauchen, um im Leben erfolgreich zu sein und nicht krank zu werden. Mindestens genauso wichtig für ein erfolgreiches Leben ist aber unsere eigene Selbstachtung, unser Selbstvertrauen. Ich bin in Ordnung und die anderen mögen mich. Mit dieser Einstellung sind wir auf der Sonnenseite des Lebens. Nur leider gelingt dieser positive Blick auf sich selbst vielen von uns nicht. Woher kommen die Selbstzweifel und wie können wir lernen, uns selbst mehr zu achten? Wir haben uns darüber mit Frau Friederike Potrek-Rose unterhalten. Sie lehrt an der Universität Freiburg und ist in verschiedenen anderen deutschen Städten tätig und hat sich in mehreren jüngst erschienenen Büchern zum Thema Selbstwertgefühl und Selbstachtung als Expertin auf diesem Gebiet ausgewiesen. Frau Potrek-Rose, woran merke ich, dass es mir an Selbstachtung mangelt? Das wissen die meisten Menschen ganz genau, die es betrifft. Sie haben von sich selbst keine hohe Meinung. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass ein niedriger Selbstwert überhaupt nicht unbedingt mit dem übereinstimmen muss, wie eine Person von anderen beurteilt wird. Es kann durchaus sein, dass Freunde und Bekannte jemand ganz toll finden. Die würden sagen, du hast keinen Grund, dich so schlecht zu bewerten. Du machst deinen Job gut, bist eine großartige Freundin, ein prima Sportskumpel oder ein klasse Vater. Natürlich hilft Anerkennung durch andere bei der Entwicklung von Selbstsicherheit und Selbstvertrauen. Identisch sind Selbsteinschätzung und Fremdbewertung aber nicht unbedingt. Und was schlagen Sie als ersten Schritt vor? Wir leben alle in verschiedenen Rollen. Wir sind beispielsweise Mutter, Chefin oder Angestellte, Freundin, Partnerin. Und die Menschen beurteilen sich in der Regel auch ganz unterschiedlich in verschiedenen Lebensbereichen. Und da sehe ich für uns einen Ausweg aus der Falle heraus. Wir müssen anfangen zu unterscheiden und uns selbst in verschiedenen Lebensbereichen unterschiedliche Selbstwerte zuzugestehen. Und wir dürfen nicht das Augenmerk ausschließlich auf solche Bereiche richten, in denen wir meinen, hinter unseren eigenen Ansprüchen zurückzubleiben. Warum lohnt sich die Arbeit an unserem Selbstwertgefühl überhaupt? Weil ein hohes Selbstwertgefühl mit sehr vielen verschiedenen positiven Gefühlen verbunden ist. Psychologische Studien haben gezeigt, dass eine gute Meinung von sich selbst mit hoher Lebenszufriedenheit und Glücksempfinden einhergeht. In der Regel fühlen sich diese Menschen wohler, sie sind zufriedener mit den eigenen Leistungen und haben oftmals auch mehr Erfolg in Schule und im Beruf. Wie lässt sich nun die Selbstachtung verbessern? Zunächst geht es darum, etwas zu tun, was Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl eher schwerfällt, nämlich sich genau so sein zu lassen, wie man ist und sich dabei selbst zu beobachten. Das ist eine Übung in Aufmerksamkeit, in Achtsamkeit gegen sich selbst. Also beispielsweise, so unordentlich zu sein, wie man ist, so unpünktlich oder auch so nachlässig. Das ist nicht leicht, denn das Gegenteil tun wir alle im Alltag ständig. Wir machen uns dauernd Vorschriften, wie wir sein sollten. Erst der nächste Schritt wäre dann, sich die Frage zu stellen, könnte ich denn auch anders sein? Also erst einmal achtsam sein, um die eigenen Bedürfnisse besser zu verstehen? Ja, genau. Erst einmal achtsam sein, wie man ist. Nur von da aus können Veränderungen stattfinden. Sie kennen sicher Menschen, die so leben, als wenn sie sich selbst immer ein Stück voraus sein müssten. Das fängt bei der Figur an, hört beim Fleiß oder beim Perfektionismus in der Arbeit auf. Ständig halten sie sich ihr Ich-Ideal, also wie sie meinen, sein zu müssen, vor die Nase. Zum Beispiel, ich sollte 10 Kilo weniger auf die Waage bringen und bei der Arbeit doppelt so schnell sein. Wer schafft das schon? Für fast alle Menschen gilt nämlich, dass sie mit sich selbst sehr viel strenger sind als mit anderen. Woher kommt diese Strenge gegen sich selbst? Es gibt eine Instanz, die ich den inneren Kritiker nenne. Der macht uns Vorschriften, wie wir zu sein haben, was wir alles leisten müssten. Der innere Kritiker läuft ständig mit der Messlatte herum, die bei Menschen mit geringem Selbstwertgefühl sehr hoch liegt. Trotzdem ist dieser innere Kritiker wichtig und nötig, weil er auch für den Ansporn sorgt, für unsere Leistungsmotivation. Aber er muss gewissermaßen auf Diät gesetzt werden, denn meistens legt er die Messlatte so hoch, dass wir kaum eine Chance haben, das Hindernis erfolgreich zu überwinden. Menschen mit niedriger Selbstachtung haben also häufig zu hohe Ansprüche an sich selbst? Ja, und das zu erkennen, dass die eigenen Ziele oft so hoch gesteckt sind, geht mit einem schmerzlichen Selbsteingeständnis einher. Denn es bedeutet, dass ich mir vor Augen führe, dass meine Kräfte oder mein Talent vielleicht nicht ausreichen, um die Spitzenleistungen zu erbringen, die ich mir so sehr gewünscht habe. Es ist schmerzlich und auch mutig zu sagen, okay, ich kann tatsächlich nicht super ordentlich sein. Ich werde wohl nie eine Sportskanone und im Beruf werde ich womöglich nie der Staranwalt, der ich so gern wäre. Es ist zwar eine harte Arbeit, aber es kann auch Erleichterung bringen, die eigenen Ziele auf ein realistisches Maß herunterzuschrauben. Heißt das, dass wir lernen sollten, mehr mit dem Mittelmäßigen zufrieden zu sein? Ich glaube nicht, dass es immer das Mittelmäßige sein muss. Aber die Messlatte für Erfolge muss runtergelegt werden. Nicht jeder kann in der Firma Abteilungsleiter werden oder gar mit wissenschaftlichen Forschungen die Welt bewegen. Das ist Wunschdenken. Woran merke ich, wann meine Messlatte richtig liegt? Eine einfache Prüfung dazu wäre, sich zu fragen, wie oft erreiche ich meine Ziele denn? Denn die Antwort kann sich jeder selbst vor Augen führen, beispielsweise anhand von Aufgabenlisten für einen Tag. Wenn diese nie ganz abgearbeitet werden, ist das ein deutliches Zeichen, dass ich mir zu viel vornehme. Dann muss ich eben mit geringeren Ansprüchen experimentieren, muss mal weniger auf die Aufgabenliste setzen und gucken. Wie fühlt sich das an, wenn ich am Ende eines Arbeitstages nicht nur 3/4, sondern fast alles erledigt habe? Oft liegt das Nicht-Erledigen der Aufgaben aber auch daran, dass wir viel Zeit mit Aufschieben und in die Luft gucken verplempern? Ja, dafür sorgt eine andere innere Instanz, die ich den inneren Faulpelz nenne. Man muss diesem faulen Wesen in uns tatsächlich auf die Finger schauen. Wenn jemand nicht viel von sich hält und gleichzeitig sehr hohe Ansprüche hat, dann wird der innere Faulpelz sehr fordernd. Er flüstert uns ständig ein: Ich kann aber nicht, jetzt nicht, lieber später, lieber morgen oder übermorgen. Menschen, die einen ausgeprägten Faulpelz in sich haben, bringen tatsächlich oft viel weniger zustande, als sie eigentlich schaffen könnten. Sie sind unordentlich, kommen zu Terminen zu spät oder halten Abgabefristen nicht ein. Das Interessante ist, der Faulpelz wird immer dann besonders groß und stark, wenn der innere Kritiker unerfüllbar hohe Ansprüche stellt. Dann sorgt der Faulpelz in uns für den Boykott. Wie kann man den inneren Faulpelz im Zaum halten? Indem man ihn als Teil von sich anerkennt und ihm garantierte Faulpelzzeiten zusichert. Denn der gemäßigte Faulpelz in uns ist für unser Wohlbefinden durchaus wichtig. Erholung und Muße gehören wie der Schlaf zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Der Faulpelz sorgt dafür, dass wir uns Ausruhzeiten nehmen, zum Kräfte sammeln, um zu neuen Taten zu schreiten. Wer viel von dem erledigt hat, was er sich vorgenommen hat, sollte sich unbedingt Pausen gönnen und dann richtig faul sein, ganz ohne schlechtes Gewissen. Frau Potrek-Rose, wir danken Ihnen für das interessante Gespräch.